all hier erst kurze Zeit und komme voll Ergebenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Eure Höflichkeit erfreut mich sehr, ihr seht einen Mann wie andere mehr. Habt ihr euch hier schon umgetan? Ich bitte euch, nehmt euch meiner an. Ich komme mit allem guten Mut, ein leidlich Geld und frischem Blut. Meine Mutter wollt mich kaum entfernen, möcht gern was Rechts hier außen lernen. Da seid ihr eben recht am Ort. Aufrichtig möcht schon wieder fort. Sieht also trocken ringsum aus, als säß Heißhunger in jedem Haus. Bitt euch, dran euch nicht weiter kehrt, hier alles sich vom Studenten nähert. Doch erst, wo werdet ihr logieren? Das ist ein Hauptstück. Wolltet mich führen? Bin wahrlich ganz ein irres Lamm. Möcht gern das Gute so all zusammen, möcht gern das Böse mir all vom Leib und Freiheit, auch wohl Zeitvertreib, möcht euch dabei studieren tief, dass mir's über Kopf und Ohren lief. Keine Logie habt ihr, wie ihr sagt? Hab noch nicht mal danach gefragt. Mein Wirtshaus nährt mich leidlich gut, feines Mägdlein drin aufwarten tut. Behüte Gott! Das führt euch weit. Kaffee und Billard, weh dem Spiel. Die Mäglein, ach sie, geilern viel. Vertripplich streichelt eure Zeit. Dagegen sehen wir's leidlich gern, dass alle Studiosi nah und fern uns wenigstens einmal die Wochen kommen untern Absatz gekrochen. Will einer an unserem Speiche sich letzen, den tun wir zu unserer Rechten setzen. Er wird ganz gräulich vorm Gesicht. Das schadet der guten Sache nicht. Dann vordersamst mit der Logie wüsste ich euch wohl nichts Bessers hier, als geht zu Frau Spritzbierlein morgen, weiß Studiosus zu versorgen, hat's Haus von oben bis unten voll und versteht weidlich, was sie soll. Zwar Noes Arche war sauberer gefacht, doch ist's einmal so hergebracht, ihr zahlt, was andere vor euch zahlten, die ihren Namen aufs Scheißhaus malten. Wird mir fast so eng ums Herz herum, als zu Hause im Kollegium. Euer Logis wär nun bestellt. Nun euren Tisch für leidlich Geld. Mich dünkt, das gäb sich alle nach, wer erst von Geisterweiterung sprach. Mein Schatz, das wird euch wohl verziehen, kennt nicht den Geist der Akademien. Der Muttertisch müsst ihr vergessen. Klar Wasser, geschiedene Butter fressen, müsst euren Beutel wohl versorgen, besonders keinem Freunde borgen, aber redlich zu allen Malen Wirt, Schneider und Professor zahlen. Hochwürdger Herr, das findet sich. Aber nun bitte ich, leitet mich. Mir steht das Feld der Weisheit offen, wäre gern so gerade zugelaufen, aber sieht drin so bunt und kraus, auch seitwärts wüst und trocken aus. Fern tät sich's mir vor die Sinnen stellen, als wie ein Tempel voll frischer Quellen. Sagt mir erst, ehe ihr weitergeht, was wählt ihr für eine Fakultät? Soll zwar ein Mediziner werden, doch wünscht ich rings von aller Erden, von allem Himmel und all Natur, so viel mein Geist vermöcht zu fassen. Ihr seid da auf der rechten Spur, doch müsst ihr euch nicht zerstreuen lassen. Mein teurer Freund, ich rat euch drum zuerst, Collegium Logicum, da wird der Geist euch wohl dressiert in spanische Stiefel eingeschnürt, dass er bedächtiger so fortan hinschleiche die Gedankenbahn und nicht etwa die Kreuz und Quer irrlich die Lire den Weg daher. Zwar ist's mit der Gedankenfabrik wie mit einem Webermeisterstück, wo ein Tritt tausend Fäden regt, die Schifflein rüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Der Philosoph, der tritt herein und beweist euch, es müsst so sein. Das erst wär so, das zweite so und drum das dritt und vierte so. Und wenn das erst und zweit nicht wär, das dritt und viert wär nimmermehr. Das preisen die Schüler aller Orten, sind aber keine Weber worden. Kann euch nicht eben ganz verstehen. Das wird nächstens schon besser gehen, wenn ihr lernt alles reduzieren und gehörig klassifizieren. Mir wird von allem dem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Nachher, vor allen anderen Sachen, müsst ihr euch an die Metaphysik machen. Da seht, dass ihr tiefsinnig fasst, was in des Menschen Hirn nicht passt. Für was dreingeht und nicht dreingeht, ein prächtig Wort zu Diensten steht.